Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ich würde sagen, wir warten so ein bisschen und wenn jetzt gar keiner mehr kommt, und dann erzähle ich gleich kurz was und poste den Link. Ich brauche aber so 3 bis 5 Minuten, wenn das okay ist. Und wenn keiner kommt und ihr alle nur auf gestern schon da wart oder nächsten Mittwoch sowieso kommt, dann haben wir natürlich einen freien Abend gewonnen. Gut. Oder? Wenn ihr fertig seid oder gar nicht macht, dann ruft ihr mich bitte kurz per Telefon an, dass ich die Aufnahme wieder stoppe, dann, weil ich, wie gesagt, mich um meinen Besuch kümmern muss. Ja, du, kann es sein, dass wir vielleicht alle eigentlich in die BUFO-Sitzung müssen? Weil das vielleicht, ist das spontan irgendwie heute entstanden, die BUFO-Sitzung? Nein, ist immer, jeden Mittwoch. Ach so, okay. Das scheint aber nach Lehrer TU auszusehen, bis auch so ein bisschen nicht öffentlich. Meine Nummer hast du ja, Ines, ne? Kannst mich dann anrufen, ne? Auswendig. Geil. Gut, dann bis später. Bis später. Und dann gehe ich immer wieder raus und lebe. Okay, danke nochmal. Ja, da nicht für. Kann ich kurz meine 3 Infosätze loswerden? Ja, klar. Kannst reden. Das freut mich. Ja, wir haben nach der Bundestagswahl uns überlegt, jetzt geht der Shitstorm los. Beziehungsweise nicht nur der Shitstorm, das ist auch ein bisschen zu negativ, auch die konstruktive Arbeit, wie man ja hier an eurem Projekt sieht. Und was uns halt aufgefallen ist, die Kommunikation von solchen Analysen innerhalb der Piratenpartei läuft halt ungemein schlecht. Für viele Leute hier, ich sag mal in der Fläche, ist die Marina eine ehemalige Geschäftsführerin und die können sich da wenig drunter vorstellen. So, und die werden dann, wenn sie zum BPT fahren, im Grunde genommen vor vollendete Tatsachen gestellt. Also da hat sich jemand Mühe und Arbeit gemacht, neue Ideen entwickelt und ja, was habe ich jetzt damit zu tun? Und deswegen haben wir uns überlegt, hier in NRW ein Forum zu machen oder eine Forenveranstaltung namens Wir müssen reden. Und die wir ganz bewusst Anfang November angesetzt haben, einfach weil der Oktober sich die Leute da halt die Gedanken machen und dann wollen wir halt im Grunde genommen zum Abschluss dieses Wahlkampfresümees so eine Veranstaltung machen, wo die Leute dann auch mal miteinander reden. Und dass man dann nicht auf dem BPT aufschlägt und im Grunde genommen nur durch Blogs und Twitter-Beiträge und Mailinglisten-Beiträge informiert ist. Hallo, ich würde mich ungemein freuen, wenn wir jemanden hier aus dem Marina-Mammel dazu bewegen könnten, auch zu kommen und mal die Ergebnisse, die ihr hier erarbeitet habt, vorzustellen. Magst du mal kurz 2 Sätze sagen, worum es geht? Ja, Moment, ich poste es nochmal. Ja, und ob du, Ines, oder Clay oder Harald vielleicht Lust hätten, vorbeizukommen und einfach mal eure Arbeit hier vorzustellen. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Multiplikator vom Bundesparteitag. Also grundsätzlich immer gerne. Ich muss gucken, ob ich da kann. Allerdings sind wir ja noch am Arbeiten. Also das ist jetzt, ich war auch das allererste Mal auf einer Marina überhaupt. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich bis vor einem halben Jahr immer dachte, dass das nach der Marina Weißband benannt ist. Tatsächlich so genau das, was du sagst, weil ich null Ahnung hatte, was das sein soll. Und jetzt wurde ich halt hingeschickt, weil ich Koordinatorin war und der Clay halt auch. Und da haben wir dann halt in dem Slot Orga und Struktur mitgearbeitet. Also eigentlich muss man früher ansetzen. Wir haben schon, oder der Clay auch, muss man ihm auch auf jeden Fall sagen, dass er da einen ganz großen Teil dran hatte, die TO auch nochmal neu mitgestaltet hat, anstatt da einfach nur Vorträge zu machen, halt mal zielorientiert zu arbeiten, wenn man jetzt mit vielen Leuten da ist. Und nachdem ich da mitgekriegt habe, dass halt auch online oder auf Twitter und dergleichen die Marina so ein bisschen oder sehr oder wir auch gebasht und als Elite dargestellt wurden, fand ich das recht lustig, weil ich dachte erst, es wäre ein Scherz, aber es war offenbar ernst gemeint. Und wir hoffen jetzt einfach, dass wir dadurch, dass wir diese Sachen, die wir erarbeiten wollen, wie jeder Arbeitskreis das ja sonst auch macht, das einfach öffentlich machen. Natürlich stimmt das, dass wir dadurch, dass wir dahin geschickt wurden, bestimmte Leute getroffen haben, die einfach dann in den Slots auch da waren und Lust darauf hatten, das Gleiche mitzuerarbeiten. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das also dass die Marina uns jetzt dazu gebracht hat oder dass wir irgendwie was Spezielles hatten, so dass wir dahin gefahren sind oder so. Grundsätzlich finde ich das aber cool, wenn wir hier so Treffen machen, dass man da auch dann sowas multipliziert. Also finde ich gut. Und ja, also hätte ich auch Bock drauf. Twitter-Shitstorms verfolge ich nicht, die mache ich immer, ich mache wenn immer meine kleinen eigenen Shitstorms. Ja, aber ich bin da auch echt... Sowas rührt auch oft aus Unwissenheit heraus und ich denke, das ist ein Kommunikationsproblem und bei unserer Veranstaltung geht es einfach darum, dieses Wissen oder die Ergebnisse, die erarbeitet werden, dann auch wirklich in die Partei reinzutragen, damit die Leute eben, wir werden einfach durch Twitter auch dominiert oftmals. So, und auch wenn es wirklich relativ wenig tatsächliche Relevanz hat in unserer organisatorischen Arbeit, Twitter ist stimmungsmäßig ein wichtiges Medium für uns. Mailinglisten natürlich genauso, Mumble auch. So, und wir möchten einfach auch eine Veranstaltung haben, wo die Leute mal persönlich miteinander reden können, wo man euch dann auch mal direkt Fragen stellen kann. Also diese Elite-Diskussion überhaupt nicht mitbekommen. Und klar dachte ich mir, dass ihr dabei seid, weil ihr unsere Wahlkampfkoordinatoren wart. Das ist spannend, denn wir dachten das auch. Und also beim Clay weiß ich nicht genau, ich habe ihn gar nicht nochmal gefragt, aber ich dachte halt, also vielleicht war ich auch ein bisschen abgelenkt durch so ein paar private Probleme, aber ich bin da einfach hingefahren und dachte, jo, das ist also ein Barcamp, ohne zu wissen, also was genau ich jetzt da dann machen kann. Ich dachte einfach, ich treffe jetzt auf mindestens 15 weitere Koordinatoren und tausche mal aus, was so schiefgelaufen ist und erarbeite irgendwelche Strukturen oder erarbeite oder generiere Wissen darüber, wie man es besser machen könnte. Und das war nicht ganz so. Und das ist auch was, woran ich gerne ran würde. Ich habe also auch das Bedürfnis, und ich spreche da jetzt einfach mal für die Leute, die aus NRW mit waren, also für uns alle, dass da auch Ergebnisse produziert werden. Also weil das reine Treffen und Quatschen, das ist zwar toll zur Vernetzung, aber soweit ich weiß, fahren da auch oft die gleichen Leute hin, sodass ich dann sagen muss, dann möchte ich auch gerne so zielorientiert, ergebnisorientiert arbeiten. Und ich hoffe auch total, und deswegen haben wir auch heute nochmal jetzt diesen Termin auch, zum einfach erklären, was bei uns jetzt Thema ist, was wir gerade für Satzungsänderungsanträge erarbeiten, um das vorzustellen. Und ich hoffe, dass es vielleicht ja auf Gegenliebe stößt. Und ich hoffe, dass andere sich vielleicht auch ein Beispiel nehmen. Also zum Beispiel hat der Clay und der faire Pirat auch unsere Ergebnisse, unsere Pads und jeden Stand auch direkt ins Mumble, ins Wiki hochgeladen. Dass das jetzt tot ist, da können wir ja auch nichts für. Das Wiki lebt doch wieder. Echt? Ich konnte vorhin eine Seite nicht ändern. Also ich wollte mein Profil schärfen und es sagte mir immer, nur Mitglieder des Bundes sowieso IT könnten das freischalten. Ach, es kann sein, dass die Datenbank womit Bratze ist, aber lesen kann man auf jeden Fall schon mal wieder. Genau, lesen ging. Ich habe mit dem Termin, den ihr euch in NRW ausgedacht habt, ein echtes Problem. Weil wir hatten auf der Marina eine Timeline erarbeitet, unter anderem auch um diese Probleme anzugehen. Und das kollidiert natürlich ausgerechnet mit einem da nicht verbindlich, aber zumindest angedachten Termin. Das, was im Raum steht, ist, dass wir quasi drei Barcamps machen. Also das eine wird Wahlanalyse, da hat Incredible den Hut auf. Der will das allerdings online machen und nicht als Barcamp. Aber das ist alles, was mit Wahlanalyse und Ähnlichem zu tun hat. Dann soll es eine Fachtagung geben, die ausnahmsweise mal unpiratisch nicht allen offen stehen soll, sondern wirklich nur für Leute, die professionell Ahnung von Kommunikation und Werbung haben, also richtigen Fachleuten, um einen Ansatz einer Kommunikationsstrategie zu erarbeiten. Und dann gibt's halt das dritte Barcamp für alle, wo dann diese beiden Ergebnisse in großer Gruppe, und da ist jeder willkommen, der mitmachen will, zu einer Strategie zusammengeführt werden, die dann auf den Bundesparteitagen mit dem Rest der Basis auch nochmal abgestimmt und nachgearbeitet werden können, so dass wir hoffentlich im Januar, spätestens nach dem zweiten Bundesparteitag innerhalb von 5 Wochen, dann eine Strategie haben für die Europawahl. Und es ist natürlich übel, wenn ihr am 1. November-Wochenende dieses Kommunikationstreffen machen wollt. Vielleicht kann man das auch noch kombinieren, da muss ich nochmal drüber nachdenken, dass man das irgendwie zusammenzieht oder so, weil die Leute können ja nur entweder zum einen Kommunikationstreffen oder zum anderen. Und das parallel stattfinden zu lassen, das wäre, glaube ich, die schlechteste Lösung, weil dann nämlich beide Seiten unabhängig voneinander was erarbeiten und das nicht zusammengeführt wird. Das hat viel Potenzial für böses Blut. Also vielleicht zur Erklärung, es geht überhaupt nicht darum, etwas zu erarbeiten. Dazu ist ein Tag auch zu kurz und es geht eigentlich um was anderes. Du hast jetzt verschiedene Barcamps aufgezählt, die von dem BUFO angestoßen worden sind. Und das Problem ist, dass unsere parteiinterne Kommunikation derzeit nicht so ist, dass sowas breit gestreut wird, zum einen. Und das führt dazu, dass gegen solche Veranstaltungen eine Menge Vorbehalte entstehen. Und das wollen wir einfach. Es geht nicht darum, was zu erarbeiten oder eine Konkurrenzveranstaltung hier zu Marina Mumble oder zu diesen Konzeptionstreffen, die tatsächlich konzeptionell arbeiten wollen, zu schaffen, sondern es geht darum, eine Veranstaltung zu schaffen, wo man tatsächlich die Mitglieder darüber informieren kann, über einen Arbeitsstand informieren kann, wo man auch diskutieren kann über verschiedene Themen, wo man Anregungen aufnehmen kann, dann die man dann auch wieder in diese Konzepttreffen mit reinnehmen kann. Das ist eigentlich der Hauptsinn unseres Treffens. Das ist in erster Linie Vernetzung. Das finde ich gut. Ich habe mal eine Frage an Ralf. An dem dritten, was ist denn da? Welches von diesen Barcamps ist denn da? Weil eins war doch im Dezember, oder? Das, dieses Gemeinschaftliche. In Dresden, oder? Von Dresden weiß ich jetzt wiederum noch gar nichts. Da ist mir jetzt gar nichts bekannt. Also das, was auf dem Dings drauf stand, war, dass überlegt war, dass man am 19.20. Wahlkampfanalyse macht. Oktober? Oktober. Das hat aber sich dadurch, dass Incredible das online machen will, sich erledigt. 1., 2., 3. November sollte das Fachtreffen sein. Stichwort Unwählbarkeit, Kommunikationsstrategie. Und dann war halt überlegt, ob man am 9.10. beziehungsweise das Wochenende drauf, 14., 16., das große Barcamp in Eisenach macht. Eisenach, sofern die Thüringer das hinkriegen, wovon ich einfach jetzt mal drauf hoffe, weil sie das gesagt haben, dass sie zumindest mal prüfen wollen, ob das geht, hat halt November. Den Charme, dass es von allen Seiten relativ gut erreichbar ist. Genau, im November. Na? Und dann ist halt nur noch ein paar Tage Zeit und dann haben wir halt Bremen und dann ist Weihnachten und dann ist Bochum. Genau. Dann ist nämlich Bremen und das, da sollte es ein Treffen geben, und zwar für Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Strategie. Und es sollte irgendwie am 9.10. Dezember, wann war das? Das erste, zweite Dezemberwoche sein. Von dem weiß ich auch noch nichts, das hat mir bis jetzt noch keiner mitgeteilt. Ich habe das auch nur durch Zufall erfahren, das ist wohl in diesem Arbeitskreis entstanden oder das hat irgendwer vorgestellt. Und ganz am Schluss war das auch nochmal auf der Marina Kassel, wurde das auch nochmal genannt. Da hat der Volker ja moderiert und dann hat der, da kam das auch nochmal auf. Na klasse. Genau, und das war, glaube ich, auch der Streitpunkt irgendwie. Wenn ich weiß nicht genau, was nämlich das Problem war, aber viele meckerten, es gäbe irgendwelche Treffen und Termine, wohl auch die Anita Möhring, die nicht abgesprochen wären vom Incredible. Und ich war da sehr verwirrt, weil wir waren ja nicht in dieser Gruppe. Deswegen, ob das jetzt immer noch zieht oder gilt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollten der Clay und ich uns bemühen, dass wir dann da auch hinkommen können. Weil wenn wir jetzt mit euch angefangen haben zu arbeiten oder mit ein paar Leuten und wir ja jetzt Orga-Struktur angefangen haben, macht das ja auch Sinn, wenn wir zumindest noch einmal dann auch ohne im Landesvorstand tätig zu sein, das abschließen können. Ne? Damit jetzt dann bis Januar auch der Arbeitsfluss gewährleistet ist. Also unser Termin ist leider nicht mehr verschiebbar. Dazu muss man auch sagen, das ist keine Initiative vom Landesvorstand. Bernd Janotter und ich haben hier jetzt seit längerer Zeit eine Reihe zur parteiinternen Bildung, größtenteils kommunalpolitische Themen, aber dann auch ein bisschen Theorie und Ideengeschichte zur Politik, also politische Bildung. Und es schien uns einfach angemessen, dass wir uns da jetzt mal wieder den Hut aufsetzen, weil bisher nichts Offizielles in NRW halt geplant ist an solchen Veranstaltungen. Und dass wir es einfach gemacht haben mal. Ja gut, ich gucke einfach, dass ich da kommen kann. Und dann, weil bei den anderen Treffen, bei diesen professionellen und Wahlanalyse, das ist ja, da geht es ja um Statistiken und wer wo aus welchen Gründen gewählt wurde, das hat mit dem Koordinator ja auch wenig zu tun. Da würde ich sowieso nicht hinfahren. Und von daher, wenn ich das jetzt einrichten kann, ich gucke aber nochmal jetzt einfach morgen übermorgen die Ecke, dann sage ich sofort Bescheid. Und ich frage auch den Clay sehr gerne, weil ich glaube, der hat einfach viel drauf, muss man sagen. Der ist gut für solche Sachen. Also der kann das. Ja, weiß ich, der hat bei uns auch schon mal Vorträge gehalten. Ah, ich kannte den nur zufällig jetzt durch den Wahlkampf. Wir waren dann auch echt jetzt mit dem Harald und der Sasa zusammen, mehr oder weniger so ein zusammengewürfeltes Team. Also wir kannten uns zwar aus dem Wahlkampf, aber wir haben alle noch nie, glaube ich, so richtig so eine Fahrt oder so ein Barcamp zusammen gemacht. Und da, ich fand, das hat gut geklappt. Also von daher würde ich auch jederzeit zurücktreten, da der Clay dann was sagen. Ich bin ja auch nicht so eine Rampensau, muss man sagen. Clay kommt wahrscheinlich auch, Sasa auch, ich hoffe Harald kommt auch, eingeladen habe ich ihn. Und vielleicht auch noch so als Teaser, wir werden an dem Tag auch ein Treffen der AGÖA NRW da haben und vielleicht könnt ihr da auch eure Fachtagung ein bisschen bewerben. Weil da habe ich gestern in der AGÖA-Sitzung, wurde das glaube ich nicht angesprochen. Zu bewerben gibt's da nicht viel, weil zu dem Zeitpunkt hat sie größtenteils schon dann stattgefunden. Das, was ich halt überlege, ist, ob man das irgendwie so kombinieren kann, dass ihr das dann halt wuppt und man dann eben sagt, dann fahrt alle dahin und dann ist eben halt Freitag, Samstag Fachgruppentreffen und Sonntag dann Weiterarbeit mit dem Rest oder parallel oder wie auch immer. Ich krieg gerade einen Anruf. Macht nix. Ich wollte sowieso fragen, ob wir überhaupt jetzt hier heute dann da ja offenbar auch, also ich hatte auf Twitter dadurch, dass sowohl der Polkert und auch noch irgend so eine junge Dame da so gegengeworfen hatten, gegen diese Länderrat, also ohne wirklich zu wissen, was das ist auch, muss man sagen. Denn die meinten, nee, eine SMV. Und haben überhaupt nicht verstanden, dass ein Aufsichtsrat und eine SMV als quasi Mitgliederbefragungstool was völlig anderes sind. Hatte ich jetzt tatsächlich erwartet, oh mein Gott, wir werden heute überrannt und das wird ganz schrecklich. Aber wie es scheint, ist das nicht so. Und ich würde dann quasi fast allen anbieten, wir haben jetzt 20 Minuten gewartet, dass wir dann einfach heute nicht tagen müssen. Ihr könnt mir ja wenigstens mal erzählen, was dieser Länderrat überhaupt ist. Mein Twitter kochte da ja zu über, aber ich hatte keine Ahnung, was das eigentlich sein sollte. Ja, das ging, glaube ich, all denen, die dabei kochten, genauso. Das war sehr schade. Also der Länderrat, ich suche mal ganz kurz den Link raus und schicke euch mal ganz kurz den Link zu dem Pad und dann erzähle ich was. Ja, einen Moment. Okay, ich halte euch dann auch nicht länger auf. Danke, dass ich das vorstellen durfte und ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Sehr gerne. Schönen Abend noch. Tschö. Könnt ihr mir bitte nochmal irgendwie eine Mail schicken mit den verschiedenen Pads, Orten und Dingen, die geplant sind? Ich fürchte, wenn ich mich nicht um die Organisation so ein bisschen kümmere, dann werden die drei Barcamps ersatzlos ausfallen, weil es einfach keiner macht. Und das wäre ziemlich schade, weil dann kriegen wir wieder ein Problem mit der Strategie. Und ich wusste bis gerade gar nichts davon. Ich will mich da auch um Gottes Willen nicht reindrängeln oder unbeliebt machen. Das ist einfach nur eine Idee, bevor es niemand macht. Ich bin heilfroh, wenn es irgendjemand anders machen will. Aber das war halt das, was so als Timeline auf der Marina so als Vorschlag im Raum stand. Und bis jetzt hatte keiner widersprochen. Und wir müssen das ja nur koordinieren. Das ist ja alles nicht in Zement gemeißelt. Du kannst alles machen. Ich wusste bis gerade gar nichts davon. Also ich habe das jetzt erst erfahren. Gar nichts. Mach das einfach und schick das rum. Also wie und was du da organisieren kannst, willst, sollst, mach einfach. Ich sehe das auch immer so. Ich organisiere auch immer Sachen lieber selber. Ich wusste von diesen drei Treffen tatsächlich nichts. Ich wusste nur von dem in Dresden im Dezember. Und von daher... Von dem weiß ich wiederum nichts. Und ich habe davon auch noch nichts gekriegt. Ich habe das nur gehört. Ne? Das ist also wirklich nur, was der Volker so gesagt hat. Ob das wirklich stattfindet oder ob da jetzt doch Ärger zwischen Anita und Credibul oder so herrscht, das weiß ich alles nicht. Also ganz ehrlich, ich war selber geschockt nachher auf Twitter, dass das da so abging. Ich hatte der Anita dann auch einmal was dazu geschrieben. Und keine Ahnung, also... Ich würde an deiner Stelle, wenn du das machen willst, mach es. Setz dir den Hut auf, wenn du Zeit und Lust dazu hast und mach. Und dann schick uns allen einfach Mails und dann können wir gucken, ob wir kommen können, dürfen. Muss man ja auch mal schauen. macht? Also Zeit und Lust hält sich in Grenzen, weil ich habe halt auch noch ein paar andere Dinge zu schaffen. Aber ich sehe halt, wir brauchen eine richtig gute Strategie in der Kommunikation, bevor wir wieder anfangen, Plakate zu drucken und jeder so vor sich hin laboriert, wie er halt macht. Wäre halt super lieb, wenn du mir alles, was du an Infos hast, einfach ohne Kommentar, zack, zack, zack, E-Mail weiterschicken, ja. Weißt du, Ines, ich denke, es war auf der Marina einen ganzen Haufen toller Piraten da. Insbesondere du und Clay waren zwei Leute, wo ich das Gefühl habe, mit denen kann man super produktiv zusammenarbeiten. Und ich möchte einfach die Ideen dieser Partei aus dem Sumpf des ferner Liefens irgendwie wieder ins Bewusstsein von, hey, wir sind die Alternative für Deutschland. Entschuldigung, nicht die AfD, wie formuliere ich das jetzt? Also, okay, das war ein Eigentor. Marketingqualitäten Tolles zu bieten haben, jenseits von Phrasen. Ralf, ich folge dir gerade auf Twitter. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst, hier Werbung machen in NRW oder auch Organisationshilfe, meld dich einfach, wir helfen dir gerne. Ganz lieben Dank. Könntest du mal abchecken, ob die Location eventuell schon ab Freitag frei wäre? Dann wäre mein Vorschlag, dass man das einfach kombiniert. Perfekt wird's nicht geben und dann müssen wir eben gucken, dass ihr vielleicht einen separaten Raum findet, wo, sag ich mal, 15 bis 20 Leute rein können und dann machen wir da eben die Fachtagung parallel. Finde ich eigentlich sogar aus einem anderen Grund noch recht charmant, weil dann kann man am ersten Tag ein bisschen Strategie vorarbeiten und dann am zweiten Tag, wo ihr euer quasi breites öffentliches Gesprächsding habt, das Ding schon mal vorstellen und noch ein bisschen weiter verfeinern. Weil es wäre ja schon schön, wenn es eine breite Akzeptanz in der Basis hat. Nur eine richtig professionelle Kommunikationsstrategie ist halt schwierig zu erarbeiten, wenn 10-15% der Leute, die am Tisch sitzen, noch nie mit Kommunikation zu tun haben. Absolut korrekt. Dazu ist unsere Veranstaltung auch zu groß angelegt. Also wir rechnen mit ca. 300 Teilnehmern. Ja, überhaupt kein Problem. Wir haben ein Schulzentrum bekommen. Da haben wir auch Samstag und Sonntag können wir da Schulräume besorgen. Gar kein Problem. Ich melde mich dann nochmal morgen. Am besten mammeln wir die Woche nochmal und machen einen Termin aus. Perfekt. Das heißt, man könnte auch mit dem Schlafsack einfach im Schulzentrum übernachten. Das müsste ich allerdings mal nachfragen. Ansonsten, wir haben hier noch nie Probleme gehabt, ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten zu besorgen. Ja, das klingt doch echt super. Ne? Okay. Weil dann machen wir das. Gucken wir mal, ob wir das so eingetütet kriegen. Das klingt für mich eigentlich nach einem Plan. Ich hatte eigentlich jetzt mit den Hessen schon gesprochen, dass das irgendwie im Raum Frankfurt stattfinden könnte. Aber ich denke, den meisten ist es egal, ob sie nach NRW oder Frankfurt fahren. Ich glaube, wir haben eh eine Menge Hessen da. Thorsten Wirth ist ja ein Themenpate bei uns. Der kommt mit Entourage. Marina Weißband ist auch Themenpaten bei uns. Also es wird ein volles Wochenende. Ja, bin ich mal gespannt. Immer. Okay, dann folgt mir einfach gleich zurück und ich schreibe dir eine DM. Danke, super. Wann war diese Veranstaltung jetzt noch gleich? 3. November. Ich habe da heute noch mal eine Mail rumzuschicken mit ein paar Terminen über die DEBTW und über die Strategieliste. Ich habe da gerade aus dem Wiki die Marina Kössel-Seite einfach mal hier hingepostet. Da findet ihr auch unsere Pads. Und dann würde ich einfach, wenn ihr wollt, was dazu sagen. Ich kling mich einfach mal raus, weil ich finde das Pad große Klasse, was wir gestern erarbeitet haben. Aber ich nutze die Zeit jetzt einfach mal anders, weil ich nicht glaube, dass wir das jetzt heute noch groß weiterarbeiten. Oder nee, das ist auch anders? Heute nicht zum Arbeiten. Heute Na? Ist wirklich nur zum Quatschen für die, die es nicht mitgekriegt haben. Perfekt. Das Pad hat schon einer getrollt, sehe ich gerade. Schon wieder? Wer jetzt? Zeile 26 sieht ziemlich getrollt aus. Ich habe es gestern nach Ende, als wir gesagt haben, nur ist Schluss, noch einmal sicherheitshalber gesichert. Also es sollte genug alte Sicherungsstände geben. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und freue mich auf unser nächstes Treffen. Ciao. Ciao. So, mal abgesehen von der Trollerei im Pad, die wir leider nicht verhindern können, da wir das ja auf Akzeptanzebene auch gerne öffentlich gestalten möchten, würde ich einfach mal sagen, fangen wir doch bei Zeile 28 an oder halt auch Zeile 24. Wir möchten gerne eine Art Aufsichtsrat einführen oder Beirat oder Länderrat. Und gestern war halt das erste Treffen. So, das erste Treffen. Und da haben wir einfach mal erst zusammengetragen, was erwarten wir denn davon? Oder was muss so ein Gremium können? Hintergrund war, dass wir halt festgestellt haben, was während der Wahl nicht so toll gelaufen ist. Und haben dann überlegt, welche Struktur oder welches Management man in so einer Partei eventuell einführen müsste, um generell besser arbeiten zu können und um auch eine bessere Rückkopplung in die einzelnen Bundesländer zu haben. Und ja, so ging das dann immer weiter. Und bei Managementstrategie ist uns dann aufgefallen, dass jeder, also wirklich jede Firma quasi, die größer ist, hat einen Aufsichtsrat. Wir haben keinen. Und dann haben wir einfach daran angefangen zu arbeiten. Dann haben wir gefragt, was muss das können? Also was sollte der Aufsichtsrat dürfen? Und haben das dann zusammengetragen. Das ist das, was ihr, glaube ich, auf Zeile 28 seht. Und da haben wir dann drüber abgestimmt, weil wir haben ja, also wir haben uns als Gruppe zwar auf der Marina zusammengefunden und mit der Gruppe haben wir das natürlich jetzt auch weiter erarbeitet. Mitdiskutieren konnte aber jeder, sodass man dann vielleicht auch schon mal Sachen berücksichtigen konnte, über die wir nicht nachgedacht haben. Ja, und dann haben wir weitergeschaut, neben den Befugnissen, wie soll denn dieser Rat, weil das wussten wir bis dahin noch nicht, wie soll der denn zusammengesetzt sein? Weil es hätte auch ein Bundesrat quasi sein können, im Sinne von Bundesebene oder auch Bundesparteitagen. Ja, bestimmt oder, was heißt bestimmt, gewählt. Und wir haben uns dann letztendlich nach längerer Diskussion und auch langer Besprechung darauf geeinigt, dass es ein Länderrat sein soll. Einen Moment. So, und da war dann, weil es halt sicherstellen soll, dass erstens die Hürde, da jemanden mit reinzuwählen, geringer macht und weil es ja auch zur Vernetzung in die Länder gelten sollte. Und das hätte man wieder nicht gegebenen gehabt und hätte auch die Akzeptanz wieder geschwächt, wenn man auf einem Bundesparteitag, der natürlich immer in einem Bundesland nur stattfindet, Leute gewählt hätte. Dann hätten wir quasi das gleiche Problem gehabt, was jetzt beim Bundesvorstand oft passiert, dass die Leute sagen, das war aber in dem und dem Bundesland und deswegen ist das so und so ausgegangen und wir konnten da alle nicht hinkommen. Und dann haben wir halt gedacht, okay, dann kann jetzt oder muss auch sogar jeder, weil das ist wohl auch Parteiengesetz, das hat der Entropie dann nochmal erklärt und nachgeschlagen, muss dieses Gremium oder die Entsandten müssen gewählt werden auf einem Landesparteitag. Das heißt, das ist eine gesonderte Position. Ob jetzt der Landesvorstand oder der Landesverband entscheidet, dass das eine Doppelfunktion ist, zum Beispiel, dass die jetzt einen ihrer Beisitzer zu dieser Person machen und das dadurch wählen lassen, oder ob das nochmal eine gesonderte Person zu dem ganz normalen Landesvorstand, der da hinzukommt, wird, das muss man selber entscheiden. Also es kann sowohl jemand im Landesvorstand als auch außerhalb des Landesvorstands sein. Und der würde dann, aus jedem Bundesland würde es dann so eine Person geben und das plus einen Sitz für die Yuppies. Wobei da muss man schreiben, soll unter 30 sein und sollte Mitglied bei den Yuppies sein, weil man das rechtlich nicht vorschreiben darf, hätten wir dann 17 Sitze und hätten quasi einen Rat. Dieser Rat soll die Aufgabe haben, also Aufsichtsratstätigkeiten zu übernehmen. Das bedeutet, dass diese Entsandten auch immer die Pflicht haben, an allen Vorstandssitzungen teilzunehmen. Denn sonst bringt sowas ja wieder nichts. Ne? Also es kommt natürlich auch mit Pflichten für die Länder. Das ist jetzt nicht so hier der Bund ist schuld oder der Buchu ist schuld. Nein, da ist jetzt auch mal klar definiert, dass bei Vernetzung eben auch beide Seiten. Dann soll dieser Rat verbindlich Mediationen herbeiführen können. Und zwar aus dem Grund, weil wir haben das gesehen, was passiert ist, wenn es Streit gibt im Bundesvorstand, nämlich schlechte Presse und für uns nur, ja, für uns Basisleute gar keine Eingreifmöglichkeit, so gar nicht. Und dieser Rat würde das Recht bekommen, eine Mediation herbeizuführen. Als zweites, und das ist natürlich dann ein noch weiterschreitende Kompetenz, dürften die einen Mitgliederentscheid und aber auch einen Bundesparteitag einberufen. Und ja, das wären so die Aufgaben. Dann weiter war da noch was, einen Moment. Ja, die dürfen also auch teilnehmen an den öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzungen des Bundesvorstands und die kriegen die Erlaubnis, TO-Punkte auf die Tagesordnung der des Bundesvorstands zu packen. Und das ist auch wieder eine wichtige Funktion, weil dadurch Probleme, die zum Beispiel in Ländern auftreten, aber vielleicht aus irgendwelchen Gründen vom Bund momentan nicht bearbeitet werden können oder die man nicht sieht, weil halt so viel anderes zu tun ist, dann dort zur Besprechung vorgelegt werden können. So, dass dann quasi einmal die Rechte der Mitglieder, nämlich durch diese Leute, gestärkt ist, aber auf der anderen Seite sichergestellt ist, dass dieser Rat den Bundesvorstand nicht stürzen kann. Denn sie haben weder Stimmrecht, noch sind sie Teil des Bundesvorstands, noch können sie kommissarisch Aufgaben übernehmen von denen. Das bedeutet, es hat für die überhaupt keinen Nutzen auch, sinnlos BPTs einzurufen, weil sie überhaupt nichts davon haben. Das war uns wichtig, denn das soll keine zweite Supermacht oder so werden, sondern es soll einfach wirklich, wie bei anderen Unternehmen auch, eine Aufsichtsrattätigkeit sein. Ja, und so waren wir verblieben und würden jetzt weiterarbeiten nächste Woche. Ist die Rechtsfrage da jetzt schon geklärt, ob das so möglich ist? Ja, also offenbar schon. Es gab da schon Anträge zu, in der Vergangenheit wohl. Und der Entropy meinte auch, dass das geht. Und die Vertreter darin müssten allerdings gewählt werden dann bei den Landesparteitagen. Und das würde ja auch tatsächlich uns entsprechen. Also das wäre ja auch genau das, was wir wollen, nämlich die Demokratie in der Partei zu stärken. Denn es ist ja schon so, dass wir ganz, ganz viel Demokratie wollen als Piraten und haben überhaupt keine Kontrollfunktion bei uns selber eingeführt. Das heißt, wir wählen immer einmal und es gibt überhaupt keine Kontrollgremien in unserer Partei. Und das ist so ein bisschen beides. Das ist so ein bisschen mehr Akzeptanz durch mehr Teilhabe der Länder und ein bisschen darauf achten, dass man auch miteinander wieder mehr kann. Also sowohl im Bufo als auch mit den Ländern. Und dadurch vielleicht auch, dass der Bufo dann, wenn doch mal was schief geht, auch einen Rückhalt hat. Ne? Also dass dann eben nicht immer dieses, da kommt schon wieder was aus dem Bund und wir haben da nichts mitgemacht, dass das auch nicht mehr passiert. Sodass der dann auch wirklich politisch als Vorstand arbeiten kann. Ines, sorry, mal ganz kurz zwischen den Zeilen. Könntest du mir eventuell folgen? Dann kann ich dir auch direkt Nachrichten schicken. Heißt du auch Ralf Rönicke auf Twitter? @Ralf_Hoenicke, genau. Okay, einen Moment. Sorry, ich wollte jetzt die Sitzung nicht unterbrechen. Das musst du auch nicht sofort machen. Okay, also sorry, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tut mir leid, war jetzt nicht gedacht, dass ich da eure Sitzung unterbreche. Nee, macht nichts. Ich war ja auch fertig. So, ich folge dir jetzt. Tausend Dank, dann kann ich dir auch mal direkt was zuschicken, ohne anderen Leuten die Timeline voll zu müllen. Genau, und alles, was ich wusste, ne, also alles, was ich an Links habe, war wirklich nur dieser Link zu der Wiki-Seite, den ich dir gerade geschickt habe. Da sind halt auch unsere Pads dann verlinkt und alle anderen haben halt tatsächlich auf dieser Seite noch nichts verlinkt. Also offenbar war jetzt unsere Gruppe da die einzige. Super. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Herzlichen Dank, auch. Ines. Euch bitte. Noch viel Spaß. Ciao. Tschüss. Ich finde es sehr lustig, dass so ein Pad so einen riesigen Shitstorm ausgelöst hat. Ja, zumal, also das größte Problem war wohl, dass Leute dachten, dass das irgendwas mit einer SMV zu tun hat. Und es gibt jetzt immer noch diesen Gedanken offenbar, dass ein Aufsichtsrat eine SMV ersetzen will oder kann. Also ich sehe, ich komme da, habe da echte Verständigungsprobleme, weil ich das überhaupt nicht verstehe. Also das ist so wie so ein Unternehmen, ne, was Aktionäre hat, die dann da eingeladen werden und das ist so das, was SMV ist. Und jedes Unternehmen hat aber auch noch einen Aufsichtsrat, der sicherstellt, dass so ein Vorstand eben dann auch kein also nicht alleine einmal dasteht, aber auch keinen Unsinn machen kann und wenn Probleme auftreten, auch helfen kann. Und deswegen, ich habe da total die Probleme, das zu verstehen, wo da das Problem jetzt lag bei diesen Leuten. Also weil diese Art Länderrat, die wir schaffen wollen, ja weder ein Stimmrecht hat, also damit gar keine Delegation oder sowas. Ja, also klar, die werden jetzt gewählt auf LPTs und existieren dann als Rat quasi schwebend einfach irgendwo in unserem Piraten-Universum. Und die können auch weder Aufgaben übernehmen vom WUFO, so, also dass sie wirklich auch gar keine Delegation wahrnehmen könnten. Selbst wenn der ganze WUFO zurücktritt, hätten die immer noch nichts zu sagen. Und ja, und die können den WUFO auch nicht absetzen. Also von daher, das Einzige, was sie machen können, ist echt einen Bundesparteitag einberufen oder eine Mitgliederbefragung, die auch durch SMV, wenn wir die jetzt hätten, denn dann, was ja wünschenswert und toll wäre, dann quasi entscheidet durch Basisdemokratie herbeiführen können. Also alles, was die tun, ist quasi so demokratische Prozesse unterstützen und Akzeptanz untereinander schaffen und im schlimmsten Fall, wenn wieder so ein Megastreit auftritt, dafür sorgen, dass dann nicht die ganze Partei wieder den Bach runtergeht. Also da, ich weiß nicht so ganz, wo da das Problem jetzt lag. Und ich habe es echt versucht, auf Twitter 100-mal zu erklären, aber ich sehe da halt weder, ich sehe auch keinen Zusammenhang zwischen der SMV und einem Aufsichts- oder Länderrat, weil es sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Also das ist nicht mal beides Gemüse oder so, versteht ihr? Naja, auf jeden Fall, ich sage jetzt einfach nochmal, wie es weitergeht. Also wir wollen jetzt, also die Gruppe, mit der wir jetzt arbeiten einfach, wird nächste Woche am 9. sich wieder treffen, ebenfalls hier, wieder um 20 Uhr. Das ist dann aber ein Arbeitstreffen und diesmal werden wir da auch mumble-technisch vorbereitet sein. Wir werden also einen Arbeitskreisraum haben und einen Zuhörerraum und einen Sprechraum, sodass, wenn gesprochen wird, das eben nicht durcheinander passiert, sondern wir eine Rednerliste haben. Das liegt daran, dass genau wie alle anderen Piraten auch Gruppen bilden, um Dinge zu erarbeiten, wir das halt jetzt auch gemacht haben. Und wir hoffen einfach dadurch, dass wir das öffentlich machen und nicht irgendwie privat über irgendwelche anderen Chat-Server oder so, so viel ja, Akzeptanz auch schaffen zu können und so viele Verständigungsprobleme vorab irgendwie ausmerzen zu können wie möglich. Dann soll es so weitergehen, dass der Satzungsänderungsantrag spätestens, ich glaube, von jetzt in 2 Wochen fertig ist. Wir dann auch nochmal dazu, also mit dem fertigen Änderungsantrag, Podien machen wollen, hier auf Mumble und auch im Real Life und auf Twitter alles verlinken und ganz oft auf alle Listen schicken, wie wir können, damit das jeder auch weiß, dass man uns ansprechen kann. Und dann ist halt Lektorat noch und ja, dann wird er eingereicht bis spätestens 1.11. Das ist so, was wir jetzt noch vorhaben. Ah, und noch eine Sache, also es sind jetzt auch keine Pöstchen im Sinne von bezahlten Beauftragungen oder so, ne? Also das kam auch irgendwie mal auf, das Thema. Das hat gar nichts damit zu tun. Also die sind weder vom WUFO beauftragt, noch kriegen die irgendwie Geld von irgendwem jetzt. Also ja, wenn das irgendwie noch ein Verständigungsproblem war, hoffe ich, dass ich das auch ausreichend klären konnte oder kann. Gibt es noch Fragen? Weil sonst würde ich auch gleich Feierabend machen und endlich mal was essen. Wie weit ist eigentlich das mit dem Basisentscheid überhaupt vorangekommen? Ich frage das jetzt mal vielleicht Richtung Entropie. Basisentscheid? Ich dachte, der soll irgendwie Basisentscheide durchführen, dieses Gremium da. Dass er das darf, ja. Wie weit ist das eigentlich in der Umsetzung? Also das gibt's doch irgendwie schon, oder? Der WUFO kann doch auch jetzt schon Basisentscheide durchführen. Die Sache ist so, die Leute müssen erstmal dazu offline verifiziert werden. Sprich, wir haben jetzt, also jeder muss einmal zumindest ein Formular unterschreiben, dass er nur eine Mitgliedschaft hat und das soll alles spätestens zum BPT geschehen. Die Formulare und so sind alle bereit. Es musste nur der WUFO das endlich mal beschließen, was wir ihm vorgelegt haben. Das ist auch so eine Sache, wenn wir jetzt den Rat hätten, könnte der das jetzt schon auf die TO des WUFO setzen. Finde ich, ist ein tolles Beispiel dafür, weshalb das schön wäre. Ich glaube ja, dass es immer noch daran liegt, dass einzelne Mitglieder des WUFOs bzw. einzelne Beisitzer unbedingt SMV haben wollen und Liquid Feedback und deswegen das andere blockieren, aber das ist ja meine Verschwörungstheorie. Ich verstehe mal nicht, warum das so immer entweder oder ist. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also ich finde, für jeden sollte man es so niedrigschwellig wie möglich machen. Ne? Wenn ich jetzt so ein technisch affiner Mensch bin, was ich nicht bin, aber wenn ich das wäre, dann wäre vielleicht so eine Liquid-Plattform-Tool-Sache total toll für mich, ne? Weil dann könnte ich da ganz viele Sachen einstellen und den halben Tag da irgendwie rumprogrammieren oder so. Ich weiß noch nicht mal, wie ich mir das so vorstellen muss. Wenn ich aber so wie ich ein technisch unaffiner Mensch bin, fände ich zum Beispiel dieses Urnensystem, was auch mal aufkam, total geil, dass man halt lokale Urnen hat. Weil für mich ist das viel schöner, wenn ich einfach nicht da mich durchwurschteln muss, Passwörter kann ich mir eh nicht merken, ne, und mich dann irgendwie alle Nase lang neu damit irgendwie SMV anmelden muss, sondern wenn ich dann auch einfach bei meinem Stammtisch oder in meinem Kreisverband oder im Landesverband, wo auch immer, zu einer Urne gehen kann und die reinschmeißen kann. Und ein Mitgliederbescheid ist vielleicht was Gutes für die Organe so in unserer Partei, ne? Weil so ein Bundesvorstand ist vielleicht für den besser oder einfacher oder was auch immer, um alle Mitglieder zu befragen und eben nicht nur die, die in der SMV dann angemeldet sind oder mitmachen, und dann Sachen zu verschicken. Also ich finde immer, das kann ja alles sein. Auf welcher Weise ich das dann tue, ist ja immer dem Antragsteller überlassen. Das vereint ja den Basisentscheid alles in einem. Du kannst sowohl als Offliner kannst du da teilnehmen, als auch als Online-Fan. Und je nachdem, wenn alle sagen oder wenn nicht eine Minderheit sagt, ja, wir wollen es unbedingt geheim haben, dann geschieht es per Default online. Und die Leute, die keinen Computer haben oder einfach Offliner sind, die können auch dann per Brief quasi abstimmen. Und wenn aber eine Minderheit sagt, wir wollen es unbedingt geheim abstimmen, das ist irgendwie zu kontrovers, dann wird es per Urne abgestimmt und Leute, die halt nicht zur Urne kommen können, können noch per Brief abstimmen. Quasi wie bei Bürgerentscheiden oder Volksentscheiden. Und du kannst natürlich, also wie auch mit Liquid Feedback oder was auch immer, kannst du jederzeit natürlich Anträge entwickeln und reinstellen und Unterstützer sammeln. Das läuft alles online mit diesem Tool, was wir entwickeln. Aber die Abstimmung ist halt dann je nach Bedarf auch offline möglich. Gibt es eine Chance, dass man sowas mal vor dem BPT durchführt, nicht dass es dann wieder aus Satzung fliegt? Ja, also wir arbeiten darauf hin und wir hoffen halt nur, dass wir jetzt nicht weiter aufgehalten werden. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, trotz allem die SMV zusätzlich zu haben, oder? Also ich bin jetzt kein technischer, feiner Mensch, wie ich gesagt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob man das nicht beides haben kann. Ist es dann ein Problem, wenn man das eine oder das andere hätte? Oder beides? Ja, quasi hättest du dann drei Parteitage, die miteinander konkurrieren, sozusagen. Jeder kann sich gegenseitig aufheben. Im Bundesparteitag, dieser Pseudo-Parteitag mit der SMV und dem Basisentscheid. Abgesehen davon, dass die SMV rechtlich gesehen, also das, was sie vorhaben, rechtlich gesehen äußerst fragwürdig ist und höchstwahrscheinlich gar nicht zulässig ist, bietet sie keine wirklichen Vorteile. Also es soll dort festgelegt werden, dass man ständig was macht, ständig auch abstimmt. Das ist im Basisentscheid explizit nicht so, weil auch die meisten Mitglieder gesagt haben, also auch in der Umfrage, sie wollen nur regelmäßig abstimmen, also sagen wir mal alle 4 Wochen oder so, dass sie das sich fest einplanen können und dass sie nicht ständig hinterherlaufen müssen und gucken, ob sie nicht irgendwo irgendwas Wichtiges gerade abgestimmt wird und sie das gar nicht mitbekommen. Also das sind einige Punkte, die dort gar nicht berücksichtigt werden und deswegen ist eine SMV überhaupt nicht notwendig, sondern auch kontraproduktiv meiner Ansicht nach. Ach so, ich hatte die SMV auch so verstanden, dass die jetzt nicht da alle 2 Minuten neue Abstimmungen verlangt, sondern dass da auch immer ganz klar immer Fristen so vorgesehen sind. Also dass man immer sagt, am 1. alles, was zwischen 15. und 1. eingeht, wird bis zum 30. dann entschieden, sodass man auch immer die Möglichkeit weiß, dass am 30. dann die Befragung oder die Abstimmung beendet ist. Ich hatte das ständig nur so verstanden, dass ich mich halt jederzeit einloggen kann zwischen dem 1. und dem 30. zum Beispiel und dann eben abstimmen kann, wann ich gerade Zeit habe. Also im Sinne von, wenn ich jetzt weiß, ich bin 2 Wochen in der Karibik, ja, und dann mache ich halt vorher mein Kreuzchen oder halt danach. Und das hatte ich so verstanden. Dann habe ich die SMV wahrscheinlich gar nicht richtig verstanden. Nee, also das wollen die SMV-Leute nicht. Die sagen, man soll ständig Sachen zur Abstimmung bringen können und dann sind der eine Abstimmungszeitraum wäre zum Beispiel vom 1. bis zum 15. und dann der nächste Antrag vom 15. bis zum 30. Das überlappt sich gerade und du bist da vielleicht gerade im Urlaub. Beim Basisentscheid so ist es halt immer, es gibt einen Stichtag, zu dem die Abstimmung endet und davor hast du 2 Wochen Zeit abzustimmen. Und diese Stichtage sind halt immer mindestens 1 Monat entfernt. Das heißt, wenn es ganz stressig wäre, wäre es immer so, dass du 2 Wochen Pause hast. Also da kannst du die Anträge debattieren und dich informieren. Und dann hast du noch 2 Wochen im Monat Abstimmungszeitraum. Aber dann ist euer ja viel besser sogar. Also weil es ja quasi die SMV nur mit besseren Fristen beinhaltet, zusätzlich für Offliner eine Offline-Abstimmung beinhaltet und für alle, die dazwischen sind, so ein Mischmasch. Ja, genau, aber das ist halt nicht ständig. Ja, und das ist nicht ständig, genau, weil es gibt dann verbindliche Fristen, bei denen ich dann auch weiß, okay, immer am 30. ist halt Ende oder so. Und da kann ich ja auch mit planen, während ich, wenn 2 Minuten, nachdem ich mich ausgeloggt habe, jemand was einstellt und 3 Tage später ist der Stichtag, ich das ja gar nicht mitkriege, weil ich vielleicht mal 3 Tage nicht, und das ist ein realistischer Zeitraum, auch für viele Leute hier, hoffe ich, mal nicht online zu sein. Das ist doch bei einer SMV dann tatsächlich, wäre doch nicht gut, weil dann habe ich ja das Problem. Da müsste ich den ganzen Tag meinen Computer anmachen. Ich müsste jede Minute meiner Zeit sogar auf der Toilette mit einem Handy verbringen und gucken, ob neue Anträge reingehen und wie lange die Fristen laufen. Da macht doch das mehr Sinn, was der Entropie gerade gesagt hat. Ich weiß immer, wann das endet. Ich weiß immer, bis wann neue Anträge reingekommen sind. Dann gucke ich also immer nur an dem Tag, weil ich weiß, heute gehen die, ist der letzte Tag, an dem was online gehen kann, und kann dann schauen und habe dann nochmal 4 Wochen Zeit, abzustimmen. Und ist doch, also ich finde, das macht voll viel mehr Sinn. Das andere hätte ich gar nicht verstanden. Ja, das versuche ich auch immer zu erklären, aber dann kommen Leute, nein, wir brauchen ein SMV und was wir haben, das ist nicht gut oder es ist kein SMV, deswegen ist es schlecht. Ja, aber es ist doch quasi eine erweiterte SMV. Es ist eine SMV mit verbindlichen Pflichten, Fristen, und es ist eine SMV auch für Offliner. Also es ist eine Mitgliederentscheidungsmöglichkeit auch für die Leute, die eben nicht online sind. Und ganz ehrlich, das sind einige. Das sind sehr viele Menschen. Ja, und es sind auch noch sehr viele Leute, die auch sagen, ich möchte überhaupt nicht mit Computer abstimmen, das ist mir zu unsicher, oder da kann jemand meine Stimme dauerhaft speichern. Und die haben dann auch diese Möglichkeit, mit den Urnen und so abzustimmen, was du bei der SMV nicht hast. Also die Leute von der SMV sagen, auch geheime Abstimmungen machen wir prinzipiell nicht. Im Notfall soll das halt auf den Bundesparteitag verschoben werden. Und du kannst dir vorstellen, dass sehr viele Leute dann einfach immer beantragen, dass es auf den Bundesparteitag verschoben wird. Und dann hast du eigentlich etwas, was gar nicht genutzt werden kann. Ja, und das Ding, was ihr da jetzt da machen wollt, das ist jetzt schon gesetzt? Oder wer hat das abgestimmt? Woher kommt das jetzt? Warum habe ich das irgendwie verpasst? Oder wird das jetzt auf dem BPT abgestimmt, ob das eingeführt wird? Nee, das wurde in Neumarkt in die Satzung getackert. Aber das wurde halt vom Buch in der Umsetzung blockiert. Oder es hat lange gedauert. Das ist dieses BO, genau. Ah, BO. Okay, da siehst du, mir fehlte die Abkürzung. Dann weiß ich jetzt ungefähr, was das ist, ja. Ja, ich unterstütze das. Ich finde das sehr gut, weil ich auch unheimlich ungern, nicht weil ich Angst habe hier für Computer und jemand liest mit und so, sondern ich mache einfach gerne auch mal nichts mit Laptops. Und in letzter Zeit hat das so überhand genommen, dass ich am Computer sitze, dass meine Augen mittlerweile permanent auf Rot sind. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Ich bin sehr gespannt, was das auf dem BPT in diese Richtung Online-Gedöns oder generell zwischen BPT-Abstimmungen nochmal so bringt an Beschlüssen. Ich hoffe ja, dass man das eine erstmal umsetzen könnte, bevor man sofort das nächste in die Satzung tackert. Ich finde das auch geil, weil die Leute sehen könnten, ob es gut ist. Ich hoffe, dass wir uns im kommenden BPT überhaupt gar nicht damit beschäftigen, sondern eher mal uns um unser Euro-Wahlprogramm kümmern. Wir könnten ja irgendeine Sache darüber schon abstimmen, bevor wir auf dem Parteitag sind. Und einfach dann zeigen, also so eine repräsentative Sache, ne? Das jetzt muss nichts Großartiges sein, irgendwas Kleines, was keinen stört, so, ne? Und damit die Leute sehen, wie gut das funktioniert hat. Weil sonst ist die Abneigung ist ja meistens dann am größten, ne? Wenn man sich einmal so richtig schön festgefressen hat in irgendeiner anderen Idee oder wenn man doch nicht gesehen hat, dass das funktionieren kann. Weil man dann natürlich immer ganz viele Möglichkeiten findet, warum das alles scheiße ist. Also da neigen wir, ja, oder viele Piraten zu. Und es wäre total schön, wenn wir das einmal so hätten, wenn wir das machen könnten. Ja, das ist auch das Ziel, dass wir auch einen Testlauf davor machen und die Leute sich anmelden können, das mal ausprobieren können, auch wenn es noch nicht wirklich verbindlich ist. Und dann schickt ihr das auch? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wenn ich mich jetzt online, muss ich mich erst online einmal anmelden oder verschickt ihr quasi Briefe oder E-Mails oder so? Naja, wie gesagt, du musst dich einmal in deiner Mitgliedschaft, musst du dich verifizieren lassen vor Ort. Also es kann auch in deinem lokalen KV sein, dass da 2 Leute also unterschreiben, dass du tatsächlich die Person bist, die du angibst.